aus. Dich hab's verzeiht, ich mach mir nix draus. Ich rede, so sag's, war heut wie so viel. Sogar mit Teil von Chill. Ein schöner Schwung ist dies, mit dem Wedel, dem Klimawandel, der tut euch sehen, verschandeln. Der Sommer